SWR 2 ohne Limit. Der Sendeplatz SWR 2 ohne Limit versucht, die Breite des Hörspiels als Radiokunst dem Publikum vorzustellen. Das reicht vom Klang- und Sprachexperiment bis zur Radiooper, vom literarisch-erzählerischen Werk bis zur Klassikerbühne. Sie öffnet heute wieder ihre Vorhänge mit der Hörspielfassung des Theaterstücks Don Carlos von Friedrich Schiller. Und zwar in einer über zweistündigen Produktion aus dem Jahr 1959. Am Mikrofon begrüßt Sie Dominik Eisele. Ich begleite Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, heute bis 2 Uhr morgens, die 24 Uhr Nachrichten entfallen. In SWR 2 ohne Limit gibt es die Möglichkeit, die in der Regel zeitlich formatierten Sendestrecken von SWR 2 aufzuheben. Gegebenenfalls sogar für 7 Stunden von 23.03 Uhr bis 6 Uhr morgens. Einer der Gründe liegt in der Online-Stellung von langen Hörspielproduktionen. Denn mittlerweile kann jede Frau und jeder Mann, überhaupt jeder und jede, sich übers Internet zeitunabhängig lange Produktionen akustisch wie geistig portioniert einverleiben. Um diese Hörspiele jedoch online stellen zu dürfen, sind die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten aus urheberrechtlichen Gründen verpflichtet, sie im Radio zuvor auszustrahlen. Schließlich müssen Künstler, die als Schauspielende und Schreibende Urheber der Hörspiele sind, für ihre Arbeit ja auch bezahlt werden. Sie wollen essen und trinken und feiern, in Urlaub fahren und von ihren Honoraren sich Krankenversichern und Rentenansprüche sichern. Da online so vieles kostenlos zu bekommen ist, ist leicht zu vergessen, dass künstlerische Arbeit auch kostet und geschützt werden muss. Sie zahlen Gebühren und der Sender zahlt an die Urheber der Sendungen, die sie hören, Honorar. Dem Urheberrecht zu folgen gilt selbstverständlich auch für Hörspiele, die lange im Archiv ruhten und heute mit der On-Air-Sendung für die Online-Stellung geborgen werden. Die SWR 2 Klassikerbühne stellt nach Wallenstein ein weiteres Hörspiel nach einem Theaterstück von Friedrich Schiller vor, welches der jüdische Emigrant Leopold Lindberg für den Süddeutschen Rundfunk im Schillerjahr 1959 erarbeitet hatte. Der aufklärerische Schiller, nicht der von den Nazis funktionalisierte heroische Nationaldichter, steht hier im Zentrum der Interpretation. Das als dramatische Gedicht ausgewiesene Stück wurde 1787, also kurz vor der Französischen Revolution, uraufgeführt. Am Beispiel von Don Carlos, Sohn Philipps II. Von Spanien und Thronfolger, greift Schiller die Anfänge des Unabhängigkeitskrieges der niederländischen Provinzen von Spanien als Stoff auf, die zwischen 1556 und 1598 stattfanden. Sie verweisen für den noch jungen Dramatiker Schiller auf Auflösungserscheinungen feudaler Herrschaftssysteme, die dann in der Französischen Revolution von 1789 kulminieren werden. Der Blick zurück über das Historiendrama nach Spanien wird zum Spiegelbild, um die damalige deutsche Gegenwart kritisch in den Fokus zu rücken. Und wer will, der kann heute in Don Carlos einen Menschen sehen, der angesichts des Unrechts zu der Erkenntnis gelangt, dass er die Wirklichkeit bisher falsch beurteilt hatte und jetzt zum Widerstandskämpfer gegen imperiale Macht und Eroberungskriege werden müsste. Hören Sie nun eine Monoproduktion aus dem Jahr 1959 mit unter anderem den großen Theater- und Radiostimmen von Ewald Balser, Eva Zilcher, Wolfgang Stender und Gerd Brüdern. Don Carlos, ein dramatisches Gedicht von Friedrich Schiller. Einrichtung für den Funk und Regie Leopold Lindberg. Die schönen Tage in Aranjuez sind nun zu Ende. Eure königliche Hoheit verlassen es nicht heiterer. Dieser stille und feierliche Kummerprinz, den wir 8 Monde schon in ihren Blicken lesen, das Rätsel dieses ganzen Hofs, die Angst des Königreichs, hat seiner Majestät schon manche sorgenvolle Nacht gekostet.